Heute mit Pastor Joseph Prince. Die jüdische Hochzeit zur Zeit von Jesus war so. Nachdem ein Paar verlobt war, bereitete der Mann, der Bräutigam, ein Haus für die Braut vor. Der Zeitpunkt der Hochzeit war ungefähr bekannt, aber der genaue Tag und die genaue Stunde nicht. Der Bräutigam kam oft in der Nacht, um seine Braut zu holen. Das ist ein jüdisches Bild. Jesus kommt für seine Braut zurück. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Das ist nicht das Kommen für Israel, nicht die Wiederkunft Christi, sondern die Entrückung. Ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Im Gegensatz dazu spricht Matthäus 24 von der Wiederkunft Jesu für Israel. Matthäus 24 ist an die Juden gerichtet, mit Jerusalem als zentralem Fokus. Im Obergemach jedoch, ein Bild himmlischer Wahrheiten, spricht Jesus in Johannes 13, 14, 15 und 16 über Wahrheiten für die Gemeinde, die später durch Paulus offenbart werden sollten. Er sprach über das Kommen des Heiligen Geistes, über das Beten im Namen von Jesus, über das neue Gebot. Er betete für uns. Alles im Obergemach sind Wahrheiten für die Gemeinde. Selbst dann konnten die Jünger es nicht vollständig verstehen. Gott musste Paulus berufen, um das Geheimnis der Gemeinde zu erklären. Das mächtigste Werkzeug Gottes auf Erden. Dort im Obergemach offenbarte Jesus seinen Jüngern im Geheimen, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Er sagte nicht, dass sie in Jerusalem sein werden, sondern ihr werdet dort sein, wo ich bin. Wenn all diese Dinge auf der Erde geschehen, schauen wir von oben herab. Zurück zu Matthäus 24. Was geschieht mit dem jüdischen Volk? Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und dann werden viele Anstoß nehmen. Dies betrifft jüdische Gläubige. Und es werden viele falsche Propheten auftreten. Weiter? Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Das ist eine der am häufigsten missverstandenen Bibelstellen, denke ich. Viele haben sie verwendet, um andere Christen zu verängstigen. Sie sagen damit, siehst du, wer bis ans Ende ausharrt, wird gerettet werden. Hast du ausgeharrt? Ich denke schon. Nein, nicht gut genug. Woher weißt du das? Das Wort gerettet ist sehr vielfältig. Es kann bedeuten, vor der Hölle gerettet zu werden, aber auch vor irdischer Gefahr. Es kann auch geheilt bedeuten. Es ist immer dasselbe Wort, so. Als Jesus eine Frau heilte, sagte er einmal, dein Glaube hat dich gerettet, so, geheilt. Es bedeutet Hilfe, aber auch Befreiung. Also wer bis ans Ende ausharrt, wird Befreiung erleben. Jesus spricht hier zu jüdischen Gläubigen in der Endzeit. Wisst ihr, dass jüdische Menschen, die jetzt schon gläubig sind, mit uns entrückt werden? Doch nachdem wir entrückt sind, werden die Menschen, denen wir davon erzählt haben, sich daran erinnern. Oder sie werden diese Predigt sehen. Meine aufgezeichneten Predigten bleiben nämlich zurück. Nicht jedoch der Sprecher. Diese Predigt wird zurückbleiben und viele Leute werden sagen, schau, sie sind alle weg. Und einige werden sagen, dass die Körperfresser gekommen sind, wie in dem bekannten Horrorfilm-Klassiker. Der Teufel bereitet die Welt darauf vor. Außerirdische sind gekommen und haben sie mitgenommen. Wir wissen nicht, wo sie sind. Vielleicht werden sie in einem Monat oder in einem Jahr freigelassen. Aber wenn sie zurückkommen, werden sie uns alle möglichen Dinge lehren. Schluss damit! Jesus hat keinerlei Erscheinungen im Himmel erwähnt, die nicht dämonisch sind. Wenn ihr etwas am Himmel fliegen seht, ist es dämonisch. Der Teufel will, dass ihr an UFOs glaubt. Aber Men in Black existieren nicht. Und es gibt auch keinen sprechenden Hund. Was ist also gemeint? Jesus spricht von der Endzeit. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Aber Pastor, das Evangelium muss doch in der ganzen Welt gepredigt werden vor dem Ende. Es ist nicht das Evangelium der Gnade, es ist das Evangelium des Reiches. Erinnert ihr euch, was ich gesagt habe? Das Evangelium des Reiches begann, als Johannes der Täufer seinen Dienst begann. Er predigte das Evangelium des Reiches. Der König kam bei Jesu erstem Kommen. In der Vorbereitung darauf taufte Johannes diejenigen, die glaubten. Leider glaubten nur wenige. Dann kam Jesus und begann seinen Dienst. Und seine ersten Worte waren: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Was ist das? Die gute Nachricht vom Reich. Das Reich kommt, Israel. Das Reich ist hier, in ihm. Dann zeigte er ein Beispiel des Reiches. Er reinigte den Aussätzigen, eröffnete taube Ohren und blinde Augen, trieb Dämonen aus und verkündete den Armen die frohe Botschaft, dass Gott sie versorgen wird. Der Herr ist euer Hirte, euch wird nichts mangeln. Das ist ein Beispiel des Reiches, wenn der König hier ist. Der König wird alles in Ordnung bringen. Es wird keine Krankheit mehr geben. Also sagte er: Leute, tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe. Doch sie haben ihn abgelehnt. Nach der Entrückung wird es Menschen geben, die durch meine Predigten zum Glauben finden. Natürlich nicht nur dadurch. Viele christliche Materialien werden hier bleiben und Menschen zum Glauben führen. In Israel werden jüdische Gläubige entrückt werden und plötzlich werden Leute erkennen: Mann, was die gesagt haben, ist ja wahr. Aber nach der Entrückung wird es schwer sein, ein Gläubiger zu sein. Es wird viele Leiden geben. Diese Gläubigen müssen 7 Jahre ausharren und auf die Wiederkunft von Jesus warten. Die Entrückung steht unmittelbar bevor. Niemand weiß, wann sie passieren wird. Die Entrückung hängt nicht davon ab, dass Israel wieder eine Nation ist, obwohl das geschehen ist. Die Entrückung kann jederzeit geschehen. Heute Abend, morgen. Die Bibel sagt, dass diejenigen, die diese Hoffnung haben, sich selbst reinigen. Es ist die Hoffnung, die reinigt. Manche sagen, Lehren über Prophetie seien verwirrend und dunkel. Aber Petrus schreibt: Wir halten fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Prophetie ist kein Dunkel, sondern ein Licht, eine Lampe. Der Teufel will nicht, dass ihr euch mit Prophetie beschäftigt, denn er weiß, dass ein großer Teil der Bibel prophetisch ist. Als Jesus geboren wurde, fragte König Herodes seine Gelehrten, seine korrupten Gelehrten: Wo soll der Messias geboren werden? Sie zitierten aus Micha und sagten, er soll in Bethlehem, Ephrata, geboren werden. Daraufhin schickte er Soldaten, um ihn zu töten. Sie nutzten ihr Bibelwissen gegen Christus, obwohl die Bibel dazu da ist, Christus zu offenbaren. Das erste Kommen von Jesus wurde prophezeit, was ich jetzt aus Zeitgründen nicht näher ausführen will. Und sein zweites Kommen wird ebenfalls prophezeit. Die Entrückung ist nicht das zweite Kommen Christi. Das zweite Kommen Christi ist für Israel und um die Welt zu richten. Die Entrückung ist die Entrückung. Pastor Prince, das Wort Entrückung erscheint aber nicht in der Bibel. Sehr schlau. Wusstest du, dass das Wort Dreieinigkeit auch nicht in der Bibel erscheint? Aber die Wahrheit ist da. Der dreieinige Gott, Elohim, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir nennen es Dreieinigkeit. Drei in einem, ein Gott. Sei also nicht so dreimal klug. Du kannst es hinaufgenommen werden nennen, wie es in Thessalonicher steht. Wir werden entrückt. Jesus wird uns herausreißen, bevor das Schlimmste passiert. Das griechische Wort harpazo bedeutet wegnehmen. Ich liebe das. Also magst du den Begriff Entrückung nicht, dann sag eben harpazo. Okay, paso? Okay. Also dieses Evangelium vom Reich wird verkündet werden. Wird es von uns verkündet? Nein, wir sind im Himmel. Es wird von 144.000 jüdischen Evangelisten gepredigt. Sie werden das Evangelium des Reiches verkünden. Der König kommt wieder. Dieselbe Botschaft wie beim ersten Kommen von Jesus. Solange wir hier sind, predigen wir das Evangelium der Gnade, dass man durch das Blut von Jesus gerettet ist. Unsere Bürgerschaft ist im Himmel, nicht in Jerusalem. Das Evangelium der Gnade hat 2000 Jahre angehalten, aber das Evangelium des Reiches, das beim ersten Kommen von Jesus gepredigt wurde, wird erneut gepredigt werden. Und zwar von 144.000 jüdischen Evangelisten. Manche sagen, sie seien ein Teil davon. Welchem Stamm gehörst du an? Im Buch der Offenbarung wird schwarz auf weiß aufgeführt, wie viele Tausend aus Ruben und all den anderen Stämmen kommen. Es sind 144.000 Juden aus verschiedenen Stämmen. Das Evangelium wird in allen Nationen gepredigt werden. Hört ihr, Leute? Und dann wird das Ende kommen. Jesus wird zurückkehren. Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Das bezieht sich auf Menschen in Judäa, nicht in Singapur. Weiter. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Am Sabbat. Zu wem spricht er? Zu den Juden, die bis heute den Sabbat feiern. In den Synagogen wird immer noch der Sabbat gefeiert. Wir feiern den Tag des Herrn, weil Jesus an dem Tag von den Toten auferstanden ist. Der Sabbat versinnbildlicht, dass Gott 6 Tage gearbeitet hat und am 7. ruhte. Unser Sonntag hingegen versinnbildlicht, dass wir in das vollendete Werk des Herrn eintreten und dann arbeiten. Es ist das Gegenteil. Eines Tages will ich euch noch mehr über den Unterschied zwischen dem Sabbat und dem Tag des Herrn erzählen. Ein hochinteressantes Thema. Aber lasst uns weitermachen. Diese Passage richtet sich nicht an die Gemeinde, sondern an das jüdische Volk. Vers 21. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Die Auserwählten, das bezieht sich auf das jüdische Volk, nicht nur auf die Gemeinde. Die Gemeinde ist Teil der Auserwählten, aber hier sind die jüdischen Menschen gemeint. Sie haben einen Bund mit Gott. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus. Das heißt der Messias. Jüdische Menschen warten auf den Messias. Oder dort. So glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Aus Zeitgründen hören wir hier mit Vorlesen auf. Es liegt nicht an deinem Lesen, Bruder. Du liest gut. Aber weil die Zeit drängt, will ich jetzt zu Vers 29 springen. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Wer diesen Vers im griechischen Original studiert, wird sehen, dass die Kräfte der Himmel auch Uran bedeuten können. Uran wird gespalten, Atomenergie freigesetzt am Ende der Zeit. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Er wird die Welt davon abhalten, sich selbst zu zerstören. Ja, es gibt Atomwaffen, aber Jesus hat die Kontrolle. Nichts kann vor seiner Zeit geschehen. Versteht ihr das? Auch wenn wir nicht mehr hier sind. Vergesst das nicht. Wenn ihr darauf besteht, dass wir die Drangsal durchleben müssen, dann bitte sehr. Ich denke wirklich, dass viele ihre Bibeln nicht richtig studieren. Sonst würden sie das ganz klar erkennen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Wir freuen uns darauf, ihn zu sehen. Ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Euer Herz erschrecke nicht. Aber sie nicht. Warum? Weil sie ihn abgelehnt haben. Sie werden trauern, wenn sie erkennen, dass er als Richter zurückkommt. Und lasst mich euch das sagen. Wenn ein Richter im Gerichtssaal nicht richtet, dann ist er weder gütig noch barmherzig. Und er sorgt nicht für das zukünftige Wohl seines Landes. Denkt immer daran. Ich weiß, dass die Leute heute bestimmte Dinge über Moral nicht sagen wollen, aber falsch bleibt falsch und richtig bleibt richtig. Vergiss nicht, das deinen Kindern zu sagen. Wir werden nicht durch richtiges Handeln und das Vermeiden des Falschen gerechtfertigt. Wir sind durch das Blut von Jesus gerechtfertigt, aber wir sind erschaffen in Christus zu guten Werken. Es ist ein Ergebnis. Weiter. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her. Warum? Weil die jüdischen Menschen über die ganze Welt verstreut sind. Nicht alle Juden sind nach Israel zurückgekehrt. Die Engel werden sie zurückbringen, zurück nach Jerusalem. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Der Feigenbaum bezieht sich nie auf die Gemeinde, sondern immer auf Israel. Jesus sagt, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Das bedeutet, wenn Israel wieder als Nation aufblüht und seine Blätter zu sprießen beginnen, jung und frisch, wie im Jahr 1948. Eigentlich ist es eine alte Nation, aber sie kam jung zurück. Wenn ihr seht, dass der Feigenbaum blüht. Nächster Vers. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht, das heißt diese Generation, die Israel als Nation zurückkommen sieht, wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Das bedeutet, dass die Entrückung zuerst geschehen muss. Also Leute, wir sind sehr nahe. Wir sind sehr, sehr nahe. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Soweit zu Matthäus 24. Das richtet sich an die Juden. Jetzt möchte ich über die Entrückung sprechen. Sie zieht sich durch alle Briefe im Neuen Testament. Die Jünger verstanden das Geheimnis der Gemeinde nicht. Selbst als Jesus von den Toten auferstanden war, fragten sie, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wiederherstellen? Ihr Denken war immer noch auf das Reich fokussiert, nicht auf die Gemeinde. Aber Jesus wusste, dass es eine Lücke von 2000 Jahren geben würde. Manche sagen, ich habe Vorhersagen seiner Wiederkunft mein ganzes Leben lang gehört, aber er ist immer noch nicht wiedergekommen. Gott sagt Folgendes. 2. Petrus 3. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Seid vorsichtig, die Bibel nennt sie Spötter. In den letzten Tagen werden Spötter kommen. Und einige von ihnen sind Christen. Man hört sie, wie sie sich über die Entrückung lustig machen. Ihr Traum ist, Besitz von der Welt zu ergreifen. Als Jesus in einem Gleichnis sagte, handelt damit, bis ich wiederkomme, meinte er nicht, dass wir nur Besitz anhäufen sollen, während es hungernde Kinder gibt. Es geht darum, das Evangelium zu verbreiten. Kauft Besitz für einen Zweck. Ihr seid nicht hier, um euch selbst zu bereichern. Jeder Pastor sollte daran denken, wir sind hier, um zu dienen und die Gemeinde zu bereichern. Manchmal stellt Gott uns ins Fernsehen, um das Evangelium zu verbreiten, weiter zu verbreiten, das er uns anvertraut hat. Das Evangelium der Gnade. Aber vergesst nie den Grund dafür, damit die ganze Welt es hört. Fernsehen ist Gottes Erfindung. Es ist nicht für Schmutz und Blasphemien gedacht, okay? Sie sagen, seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Petrus sah vor 2000 Jahren durch den Heiligen Geist die Zukunft. Spötter werden in den letzten Tagen kommen. Warum die Verzögerung von 2000 Jahren? Geliebte, er spricht jetzt zu den Gläubigen, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Die Erde existiert seit 6000 Jahren. Hört nicht auf die sogenannten Evolutionisten, die glauben, dass die Erde Millionen von Jahren alt ist. Es gibt auch Wissenschaftler, die an die Schöpfung glauben, christliche Wissenschaftler. Das könnt ihr selbst nachlesen. Aber lasst mich euch das sagen. Die Erde ist 6000 Jahre alt. Amen. Damit die Kohlenstoffdatierung funktioniert, geht man davon aus, dass es keine Sintflut gab. Deshalb, wenn Sie Dinge vor der Flut vorhersagen, glauben Sie nicht an die Flut und nehmen an, dass alles normal war, wie heute. Dinge waren nicht normal. Aber das ist ein Thema für sich. 1000 Jahre sind bei Gott wie ein Tag. Für Gott sind seit dem Tod und der Auferstehung von Jesus nur 2 Tage vergangen. Jesus kehrte in den Himmel zurück, um unser Hohepriester zu sein und uns reinzuhalten. Hört ihr, Leute? Nur 2 Tage. Wenn du also für etwas betest, sagt Gott vielleicht, warte mal eine Sekunde. Das ist natürlich nur ein Scherz. Der Prophet Hosea prophezeite, nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Wir sind diese Generation, die das Ende dieser 2000 Jahre erlebt. Doppelt wow. Warum zögert der Herr es hinaus? Hört zu, das soll euer Herz berühren. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Denn das Gericht kommt. Als Noah sagte, dass die Sintflut kommt, lachten sie ihn aus. Die Flut kommt! Sie lachten, bis es zu spät war. Und anders als in den modernen Filmen kämpften sie sich nicht in die Arche. Die Bibel sagt, dass der Herr die Tür verschloss. Wenn der Herr verschließt, kann selbst Noah sie nicht öffnen. Es wird eine Zeit kommen, in der Gott sagt, es reicht. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in der Gerechtigkeit herrschen. Ein Kind kann dann mit einer Schlange spielen und der Wolf und das Lamm werden beieinander liegen. Es wird keine Verletzung und keine Zerstörung mehr geben. Die ganze Erde ist gefallen. Das ist der Grund. Also, worauf warten wir? Darauf zu sterben? Nein, das ist nicht die richtige Haltung für einen Gläubigen. Auch Paulus schaute nicht dem Tod entgegen. Natürlich war es weit über seine Zeit hinaus, aber er freute sich auf die Erlösung des Leibes. Niemand wusste damals, wann Jesus zurückkehren würde. Aber wir sind die beste Generation dafür. Wir haben gesehen, wie Israel wieder eine Nation wurde. Gott schuf alles in 6 Tagen und ruhte am 7. Es wird eine 1000-jährige Herrschaft von Jesus auf der Erde geben, bevor wir vollständig bei ihm im Himmel sind. Wir werden hier sein und mit ihm regieren, preis den Herrn. Und wie lange wird das dauern? 1000 Jahre. Wir sind jetzt am Ende der 6000 Jahre und gehen in das 1000-jährige Reich über. Gott schuf die Erde in 6 Tagen und ruhte am 7. 6000 Jahre, 1000 Jahre. Seid ihr dabei? Römer 8. Was erwarten wir? Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend. Was? Den Tod? Nein. Die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Leute, das ist das Einzige, was wir noch von Gott erhalten werden. Wir haben alle anderen Segnungen schon empfangen. Aber das eine, was noch aussteht, ist die Erlösung unseres Leibes. Jesus hat dafür am Kreuz bezahlt, als er für uns starb und auferstand. Er stand in einem herrlichen neuen Körper auf. Warum haben wir aber dann noch keinen neuen Körper? Ich glaube, es ist Teil des Trainingsprozesses, das Rüstzeug für die Regentschaft. Wir sind dazu bestimmt zu herrschen und wir beginnen jetzt schon. Aber wir bleiben in unserem alten Körper. Der Heilige Geist beflügelt zwar unseren Körper. Doch die Bibel sagt, dass die eine Segnung, die noch aussteht, die Erlösung unseres Leibes ist. Wenn Jesus bei der Entrückung kommt, erhalten wir als Erstes sofort einen nagelneuen Körper. Siehst gut aus, Bruder. Wir werden unsere Hemden ausziehen und uns vergleichen. Ein herrlicher Körper. Also warten wir sehnsüchtig auf den Tod? Nein. Selbst damals warteten sie sehnsüchtig auf die Wiederkunft von Jesus, die Erlösung unseres Leibes. Erster Thessalonicher 4. Wir verwenden diesen Abschnitt oft bei Beerdigungen, aber lasst mich euch sagen, es ist kein Beerdigungstext, es ist ein herrlicher Text. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Paulus schreibt dies, ja? Es geht hier nicht um die Wiederkunft. Hört zu, er sagt, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, das heißt Gläubige, die gestorben sind. Der Heilige Geist verwendet für Gläubige das Wort entschlafen. Warum? Weil der Tod für uns nicht mehr dasselbe ist. Es ist, als ob man durch eine Tür geht und einen neuen Raum betritt, aber seinen alten Anzug zurücklässt. Den alten Anzug, der sich oft langweilt, müde ist, der einschläft, wenn der Pastor predigt. Krankheitsanfällig ist, Kopfschmerzen hat, erschöpft ist, immer müde. Den werden wir zurücklassen und einen neuen Körper haben. Wir blicken nicht zum Tod, sondern auf die Erlösung, Jesu Wiederkunft. Wir erwarten sehnsüchtig sein Erscheinen. Paulus sagt das in seinen Briefen auf viele Arten. Hier sagt er, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Die anderen, die Christus nicht haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Nächster Vers. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Das ist keine Einbildung von Paulus, es ist das Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Nächster Vers. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden. Das ist das Wort Harpazo. Um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Leute, es geht nicht nur darum, in den Himmel zu kommen, so wunderbar das auch ist. Es geht nicht darum, auf Straßen aus Gold zu gehen, so wunderbar das auch ist. Es geht nicht nur darum, keine Krankheiten und Leiden mehr zu haben, so wunderbar das auch ist. Es geht darum, alle Zeit beim Herrn zu sein. Der Himmel ist nicht der Himmel ohne Jesus. Die Art und Weise, wie die Bibel das ausdrückt, ist so schön. Zurück zu Vers 16. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ich liebe das. Paulus hätte ja auch einfach schreiben können, der Herr wird herabkommen. Rein grammatikalisch wäre kein Zusatz nötig gewesen. Aber hier steht, der Herr selbst, er selbst wird kommen. Ich liebe diese Selbstbetonung in der Bibel. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Die Jünger waren auf dem Weg nach Emmaus und sprachen miteinander. Und es heißt, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst. Man hätte ja auch einfach schreiben können, Jesus nahte sich. Aber das ist nicht so persönlich, nicht so herzlich. Der Verfasser, inspiriert vom Heiligen Geist, schreibt, Jesus selbst nahte sich.